Erster Brüder, ich möchte euch etwas über die Menschen mit besonderen Gaben erzählen. Zweiter, ihr wisst, früher, als ihr noch keine Christen wart, seid ihr stummen Götzen gefolgt. Dritter, ich sage euch, niemand, der durch Gottes Geist spricht, sagt, Jesus ist verflucht. Und niemand kann Jesus Herr nennen, außer durch den Heiligen Geist. Vierter, es gibt verschiedene besondere Gaben. Aber es ist immer derselbe Geist. Fünfter, es gibt verschiedene Aufgaben. Aber es ist immer derselbe Herr. Sechster, es gibt verschiedene Arten von Kräften. Aber es ist immer derselbe Gott, der alles in allen Menschen wirkt. Siebter, jeder bekommt ein Zeichen des Geistes. Das ist zum Nutzen für alle. Achter, der Geist gibt dem einen weise Worte. Ein anderer bekommt Worte des Wissens durch denselben Geist. Neunter, ein anderer bekommt Glauben durch denselben Geist. Wieder ein anderer bekommt Gaben, um Kranke zu heilen. Zehnter, ein anderer kann Wunder tun. Ein anderer kann Botschaften von Gott sagen. Ein anderer kann Geister unterscheiden. Ein anderer kann in fremden Sprachen sprechen. Und ein anderer kann diese Sprachen übersetzen. Elfter, der eine und selbe Geist tut all das. Er teilt jedem Menschen zu, was er will. Zwölfter, ein Körper ist eins, aber er hat viele Teile. Alle diese einzelnen Teile bilden zusammen einen Körper. So ist es auch mit Christus und seiner Gemeinde. Dreizehnter, wir alle wurden durch einen Geist in einen Körper getauft. Es ist egal, ob wir Juden oder Griechen sind, Sklaven oder Freie. Wir alle haben denselben Geist bekommen. Vierzehnter, der Körper besteht nicht nur aus einem Teil, sondern aus vielen Teilen. Fünfzehnter, wenn der Fuß sagt, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Körper, dann gehört er trotzdem dazu. Sechzehnter, wenn das Ohr sagt, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Körper, dann gehört es trotzdem dazu. Siebzehnter, wenn der ganze Körper nur ein Auge wäre, wo wäre dann das Hören? Wenn der ganze Körper nur ein Ohr wäre, wo wäre dann das Riechen? Achtzehnter, Gott hat aber die Teile im Körper so gesetzt, wie er wollte. Jedes Teil ist besonders. Neunzehnter, wenn alles nur ein Teil wäre, wo wäre dann der Körper? Zwanzigster, es gibt viele Teile, aber nur einen Körper. 21. Das Auge darf nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf darf nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. 22. Die Teile des Körpers, die schwach aussehen, sind sehr wichtig. 23. Die Teile, die wir nicht so wichtig finden, behandeln wir besonders gut. Die Teile, die wir bedecken, behandeln wir mit besonderer Sorgfalt. 24. Die Teile, die wir nicht bedecken müssen, brauchen das nicht. Gott hat den Körper so gemacht. Er gab den Teilen, die weniger wichtig erscheinen, besondere Ehre. 25. So soll es keinen Streit im Körper geben. Alle Teile sollen gut zusammenarbeiten und sich umeinander kümmern. 26. Wenn ein Teil leidet, leiden alle Teile mit. Wenn ein Teil geehrt wird, freuen sich alle Teile mit. 27. Ihr seid der Körper von Christus. Jeder von euch ist ein Teil davon. 28. Gott hat verschiedene Menschen in die Gemeinde eingesetzt. Zuerst Apostel, dann Propheten, dann Lehrer. Dann Menschen, die Wunder tun. Dann Menschen, die heilen können. Dann Menschen, die helfen. Dann Menschen, die leiten. Und Menschen, die in fremden Sprachen sprechen. 29. Sind alle Apostel? Sind alle Propheten? Sind alle Lehrer? Können alle Wunder tun? 30. Können alle heilen? Sprechen alle in fremden Sprachen? Können alle übersetzen? 31. Strebt nach den besten Gaben. Aber ich will euch einen noch wichtigeren Weg zeigen.